Da geht das Meer auf. Ich bin angekommen. Mir ist zum Heulen. Es nützt nichts. Das Wasser ist kalt. Morgen ist der 3. Oktober. Ich danke meinem namenlosen chinesischen Schusterjungen und schleudere die Wanderstiefel in die Ostsee. Dann fahre ich nach Hause. Wiedervereinigung feiern mit meiner Frau.